walking a downed motorcycle and they were deaf to it. And she remembered that she had been forced to memorize. San Francisco ist einer der wichtigsten Radiomärkte in Nordamerika. Neben Country, Light, Classic und Alternative Rock gibt es Heavy Metal Stationen, fremdsprachige Sendungen, Talkshows, Rap, Soul und Klassiksender zu hören. Hinzu kommen gleich mehrere College Stations, die vor allem Independent Bands auf die Plattenteller legen. KUSF in San Francisco ist einer der bekanntesten College-Sender in den USA. Bands wie Metallica, R.E.M., Primus und auch Nirvana wurden hier gespielt, als sie noch unbekannte Gruppen waren. Der Sender der Katholischen Universität hat mit seiner UKW-Frequenz 90,3 vielen Bands zum Durchbruch verholfen. You're listening to KUSF Radio, KUSF, San Francisco. That's why your ears are burning. KUSF bezeichnet sich selbst als eine kulturelle Oase im Frequenzsalat. Und das hat seine Gründe. Neben fremdsprachigen Minderheitenprogrammen kommen unter anderem Obdachlose und lokale Kleinkünstler zu Wort. Aber auch das Musikangebot repräsentiert die Vielfalt in der nordkalifornischen Metropole. Da kann es passieren, dass in einer Stunde Trance, Hip-Hop, Alternative und Free Jazz gespielt wird. Doch KUSF ist auch eine Oase für deutsche Bands in der San Francisco Bay Area. Gerade Vertreter der legendären Krautrock-Ära kommen dabei zum Zuge. Das sind jene deutschen Gruppen, die Anfang der 70er Jahre experimentell und sehr eigen ihren musikalischen Weg verfolgten. Die bekanntesten Vertreter dieses Genres sind Faust, Kraftwerk und Can. Der Name Krautrock wurde den Bands von der britischen Presse aufgedrückt, die anfangs so gar nicht wusste, wie sie die exzentrische und schrille Musik der Teutonen beschreiben sollte. In San Francisco ist KUSF der einzige Sender, der Krautrock spielt. Sowohl DJs wie auch Hörer sind begeisterte Anhänger dieser Musik, wie Ira Hankin von KUSF erklärt. Ich glaube, man muss dabei auf die Anfangsjahre zurückblicken, als deutsche Bands in den Vereinigten Staaten entdeckt wurden. Als ich die Highschool besuchte, war einer meiner Lieblingssongs Autobahn von Kraftwerk. Und später dann in den 70ern stieß ich auf Tangerine Dream, Klaus Schulze und die Space Year Musiker. Ich glaube, die Faszination liegt in der Darstellung des Industriellen in der Musik, des Industriestaates Deutschland. Denn hier in den USA glauben viele, dass Deutschland ein Land mit vielen Fabriken ist. Und diese Musiker nahmen dieses Fabrikgefühl mit in ihre Musik auf und stellten es in einer ganz neuen Weise dar. When you think of German music, you probably think of this. And this. But 20 years after the fall of the Third Reich, young German musicians began exploring inner tranquility and outer space. Tangerine Dream, Kraftwerk and Can were just a few snowflakes in a blizzard. Bands like Popo Vuh, Satin Whale, Embryo, Frumpy, Kron, Ashra Temple, Annexus Quam, and many others. Fabrikmusik als Mittler der deutschen Kultur. Faust und Kraftwerk und all die anderen Krautrocker konnten mit ihren schrillen Tönen und schrägen Klangmustern das Unmögliche möglich machen. Sie erspielten sich einen Kultstatus in den Vereinigten Staaten. Dabei schafften einige deutsche Gruppen wie Grobschnitt mit Hilfe des amerikanischen Armeesenders AFN den Sprung über den großen Teich. Well, whether or not you can go wrong remains to be seen. Welcome into the warm nightside on a Monday evening. After some heart palpitations, our special guests have shown up. We've got Eric, Mist and Tony aus Grobschnitt. And hello. Welcome into the Abend, so to speak. Hello, hello, hello! Die Nachfrage nach diesen Bands ermunterte einige kleine Labels, jene Gruppen auch in Amerika zu veröffentlichen. Es war Vertigo Records, ein amerikanisches Label, ein kleines Label. Es war ein progressives Rock-Label und die brachten Kraftwerk hierher. Sie veröffentlichten Autobahn, aber in einer gekürzten, dreiminütigen Version und verteilten es an alle Radiostationen. Nach dem Motto, was soll's, versuchen wir es einfach. Und es wurde ein Hit. Ich weiß auch nicht wie. Aber damals waren alle noch gewillt, ein Risiko einzugehen, was sie heute nicht mehr sind. Ein kleines Label konnte da noch einen Hit landen. College-Stationen in den amerikanischen Großstädten unterstützen seit jeher die unbekannteren, die nicht kommerziellen Bands. In den Sendestudios der Universitäten wird bewusst versucht, den Blick auch auf musikalische Entwicklungen außerhalb der Vereinigten Staaten zu werfen. College Radio doesn't College Radio hat kein Format. Es gibt in den Vereinigten Staaten so 20, 30 gute Stationen, die die DJs einfach spielen lassen, was sie wollen. Andernorts wird die Musikauswahl von Beratern und Geschäftsleuten getroffen. Die entscheiden, welcher Song am häufigsten gespielt wird. Und natürlich ist da kein Song von Faust darunter. Die meisten Leute schalten doch das Radio ab, wenn sie Krautrock von Faust hören. Die meinen doch, etwas sei mit ihrem Radio nicht in Ordnung. Es ist eigentlich nur eine kleine Anzahl von Leuten, die abenteuerlustig ist und das auch mitbekommen möchte. Und klar, wenn man sowas auf einem College-Sender in New York, San Francisco oder damals wie ich in Washington D.C. hört, dann gibt es immer einen Prozentsatz an Hörern, die meinen, wow, das ist klasse. 80% schalten ab, doch 20% sind interessiert daran und wollen mehr darüber wissen. Man braucht diesen Anfang und den gibt dir College Radio. Den Anfang zu diesen seltsamen Bands. Gruppen wie die einstürzenden Neubauten und die Krups, selbst zu Kultbands in den USA geworden, erklärten in ihrer Entwicklung immer wieder ganz offen, dass sie gerade von Kraftwerk und Faust maßgeblich in ihrem Schaffen beeinflusst wurden. Auch sie sind fester Bestandteil auf jeder Playlist eines College-Senders. Ich bin nichts. Ich bin Nähe. Ich bin nothing. Ich bin nichts, nichts, was ich trinken kann. Ich beiß meine Zunge und trinke, was ich kann. Öffne eine andere Tür. Nicht auf, mach nicht auf, mach nicht auf. Die Mannen um Sänger Blixer Bargeld waren das erste Mal Anfang der 80er Jahre auf einer Tournee durch die Vereinigten Staaten. Hartnäckig suchten sie nicht nur die großen College-Städte an der Ost- und Westküste auf, sondern gingen auch in die Provinz im Mittleren Westen. Als deutschen Kulturexport bezeichnete einmal das Goethe-Institut die einstürzenden Neubauten. Doch davon will Blixer Bargeld rein gar nichts wissen. Wenn seine Band denn so betitelt werde, erklärt Bargeld etwas erzürnt, dann verlange er auch eine angemessene finanzielle Unterstützung für die Tourneen im Ausland. Es ist absolut nicht so, dass das Goethe-Institut uns irgendwo hinschicken würde oder uns irgendetwas sonst bezahlen würde. Ich hätte überhaupt nichts dagegen einzuwenden, aber de facto ist es so, dass sich das Goethe-Institut damit schmückt und nicht wir uns damit schmücken, dass wir als Kulturexport irgendwo hingeschickt werden. Es wäre ja super, wenn wir alle unseren Lebensunterhalt damit bestreiten könnten, dass uns das Goethe-Institut als offiziellen Exportschlager deutscher Kultur irgendwo hinschicken würde. Leider hat sich dazu bis jetzt niemand durchgerungen. Die letzte US-Konzertreihe Ende Neu wurde deswegen auch mit $40.000 aus der eigenen Tasche finanziert. Doch die Neubauten können mittlerweile ganz gelassen den Tourbus über die langen amerikanischen Highways besteigen. Ihr Erfolg lässt sich heute am Equipment ablesen. Das Besondere dabei ist in dem Fall, dass wir alles mitgebracht haben. Die ersten Amerika-Touren, die wir gemacht haben, waren ja so, dass wir sehr viel Zeit darauf aufgewendet haben, entsprechende Materialien hier zu finden. Und die Schrottplätze hier, also das war eigentlich dieselbe Prozedur. In San Francisco mit dem Flugzeug landen, zwei Personen fahren direkt vom Flughafen zum Schrottplatz und suchen entsprechende Materialien. Das hat sich dann, nach und nach hat sich das ein bisschen verschoben, aber diesmal haben wir alles mitgebracht. Darunter war auch eine 250 Kilogramm schwere umgebaute Düsenturbine. Die einstürzenden Neubauten traten auf ihrer letzten Ende-Neu-Tournee im gut besuchten Warfield Theater, einem der Hauptkonzertsäle in San Francisco, auf. Der Bay Guardian, eine lokale Wochenzeitung, jubelte bereits vor dem Auftritt der Neubauten, dass, wenn es ein Konzert gibt, das man nicht verpassen sollte, dann wäre es das der einstürzenden Neubauten. Blixer Bargeld hat sich über all die Jahre, ob er es nun will oder nicht, zum musikalischen Botschafter für die Bundesrepublik entwickelt. Goodbye. Hallo. La-la-la-la-la-la-la. Und die Neubauten haben darüber hinaus die moderne Industrial-Musik maßgeblich geprägt. Bands wie Wumpscut, How Yop, In Strict Confidence, Project Pitchfork und auch X-Max The Petwalk sind die neuen Heroen dieses Genres und auch sie kommen aus Deutschland. Was Industrial heute ausmacht, sind die mehr tanzbaren, doch harten Rhythmen. Es wird gesampelt, gemixt und in einer Art Klangteppich gearbeitet. Nur wenig ist noch vom experimentellen Geist der Großväter zu finden. Industrial ist heute Mainstream. Für Dave Heckman, Besitzer des Labels Metropolis in New York, der sich auf Industrial und Electro Music spezialisiert hat, sind die Deutschen die absoluten Wegbereiter des modernen Industrials. A huge impact. Outside of a few big name bands. Sie haben einen riesigen Einfluss. Neben einigen großen Namen in Nordamerika wie Skinny Puppy und Frontline Assembly sind alle anderen bestverkauften Scheiben von den Deutschen. Da wären Project Pitchfork, Wumpscut und Howjob, die derzeit die größten sind. Sie verkaufen wohl ungelogen 2 bis 3 Mal so viel wie amerikanische Bands. Maybe 2-3 times as well as most other American bands. X ist die selbsternannte Mistress des kleinen Independent-Labels Cop International im kalifornischen Oakland. Ein Label, das durch seine kleine, aber feine Mischung besticht. Für sie ist Industrial etwas Urdeutsches. It seems like it's a historical reason. Es scheint, als gäbe es einen geschichtlichen Grund. Es begann alles in Deutschland. An Kraftwerk und ihre Industrial-Cyber-Music erinnert sich jeder. Es gibt eine Verbindung von Musik und Geschichte. Auf der einen Seite ist Industrial Music verwandt mit etwas sehr Kaltem, etwas sehr Militärischem. Dafür sind die Deutschen bekannt. Auf der anderen Seite haben die Deutschen eine Geschichte der martialischen Kultur, sehr kriegsausgerichtet. Und Industrial Music bietet das Bild eines postapokalyptischen Kriegers. Wenn man sich also die Industrial Music ansieht, dann blickt man auf die Deutschen, denn Deutsche sind gute Krieger und die Sprache klingt hart, passend zum Sound des Industrials. Sie stellen die bekanntesten Bands, sie setzen die Standards. Sie haben auf eine Weise das gesamte Genre begründet. Und all die anderen amerikanischen Bands versuchen so, die deutschen Gruppen zu klingen. Es ist auf seine Art ein deutscher Imperialismus. Hinzu kommt, dass der amerikanische Part in der Musik der Rock'n'Roll ist. Und Industrial ist so etwas wie Anti-Rock'n'Roll. And Industrial is sort of anti-Rock'n'Roll. Industrial heute ist eng mit der Fetischszene verbunden. Keine Party mit dieser Musik, auf der nicht begeisterte in Lack und Leder bekleidete Feierabend-Dominas und Sklaven zu finden sind. Diese Musik als Ausdruck der sexuellen Vorliebe ist jedoch etwas ganz Neues, wie Kim X beschreibt. Am Anfang war die Industrial Music keineswegs mit der Sadomaso- und Fetischszene verbunden. Die Industrial Music war mehr verwoben mit etwas, was man als Körpermanipulation beschreiben könnte. Die Kids tätowierten und piercten sich. Das kommt von dem Konzept des modernen Primitiven, das in den 80ern begann. Es war Teil des subversiven Elements der Musik, das ziemlich anti-establishment ist. Industrial Music war auch eine Aussage über unsere Gesellschaft und Kultur. Es war die Idee Mensch gegen Maschine. Die Idee, Kontrolle über den Platz in der Gesellschaft, Kontrolle über den eigenen Körper zu haben. Vom Tätowieren, vom Piercen rutschten wir zum Sadomaso, der ja auch auf der Manipulation des Körpers beruht. Manchmal kommt es mir vor, als ob die Industrial Music die nicht akzeptierten Sichtweisen anzieht. Es macht anfangs diesen faschistischen Eindruck mit den Uniformen. Und ich kenne Leute, die gerade nach deutschen Uniformen suchen, da diese cooler wirken. Und dann die Fetisch- und Sadomaso-Sichtweise, die ja auch nicht gerade anerkannt ist. Sie reduziert Frauen auf sexuelle Lustobjekte. Also Industrial ist weder politisch noch sexuell korrekt. It seems like Industrial Music is not Die heutige Industrial-Musik ist ein schneller Sound, der kompromisslos und hart ist. Diese Musik verglichen mit früheren Veröffentlichungen ist tanzbar, was unzählige Fans in die einschlägigen Clubs zieht. Für DJ Damon, der im Club Bondage A Go-Go in San Francisco auflegt, sind die deutschen Bands ein fester Bestandteil seines Programmes. I kind of like the music just for the feel. You know, even like a band like Rammstein where they sing in German. Ich mag die Musik einfach wegen ihres Gefühls. Eine Band wie Rammstein, die auf Deutsch singen und ich verstehe rein gar nichts. Ich glaube, die Musik übersetzt das. Und die Leute verstehen es, auch wenn sie den Text nicht verstehen. Man hört das Album Sehnsucht von Rammstein und es ist laut, schnell, aggressiv. Wahrscheinlich lassen sie etwas Wut ab. Sie klingen alle etwas genervt und wollen etwas sagen. Ich mag das. Ich war von dieser Musik schon immer begeistert. Sie sind einfach so, wie sie sind. Es ist eine ehrliche Musik, sehr direkt. Sie sind nicht so eingefahren. Es ist nicht schwer, sie zu verstehen. Die Musik holt einfach aus und packt dich. Es will deine Aufmerksamkeit. Es schreit nach deiner Aufmerksamkeit. Es verlangt nach deiner Aufmerksamkeit und ist dabei direkt in deinem Gesicht. Rammstein sind der jüngste und gleichzeitig wohl auch der erfolgreichste Exportschlager aus deutschen Landen in den USA. Im eigenen Land fragen sich viele, was den Erfolg der Berliner Schockrocker ausmacht. Doch in Amerika ist Rammstein nicht zu stoppen. Über 1 Million verkaufte Exemplare der CD Sehnsucht, zum Grammy nominiert in der Sparte Best Heavy Metal Performance und das alles innerhalb von nur 1,5 Jahren. Rammstein haben den Musikzirkus gehörig ins Wackeln gebracht. Und das hat für den Discjockey Matt, der ebenfalls im Club Bondage A Go-Go auflegt, seinen guten Grund. Als sie das erste Mal live spielten, ging jeder hin und wollte sie sehen. Jeder dachte, sie singen wie Oh, Oh, Oh, Oh. Jeder meinte, sie seien bierernst. Aber dann kamen sie auf die Bühne und hatten einfach einen Riesenspaß. Und die Leute meinten, hey, die müssten doch eigentlich bierernst sein. Ich finde, es klingt einfach ganz frisch, was sie machen. Es gab da eine Welle von Bands in den späten 80ern wie Front 242, Nine Inch Nails. Und damals gab es keine Clubs, die da spielten. Und auf einmal schossen die Clubs aus dem Nichts empor. Jeder kaufte sich eine Drummaschine und 50 Leute gründeten Labels und brachten jeden Mist heraus. Jeder wollte wie Skinny Puppy und Front 242 klingen. Und jetzt Rammstein. Sie haben Gitarren, doch es klingt neu und klasse. Sie haben Keyboards, nehmen einfach von allem das Beste und mischen es zusammen. Eine geniale Bühnenshow. Ich finde, sie klingen einfach frisch. Und man kann das belegen. Jeder tanzt im Club darauf. Und dann kommen sie und fragen, wer die Band war. Ich wünschte, es gäbe 50 mehr solcher harter Band. Auch wenn sie auf Deutsch singen, man versteht den Refrain, diese Verse, bei denen man sogar mitsingen kann, auch wenn man nicht weiß, was man da singt. Rammstein-Gitarrist Paul Landers sieht das ebenso. Sprachliche Barrieren hat er bislang auf den 4 Touren der Band nicht ausmachen können. Ach so, mit dem Deutschen, das hat überhaupt kein Problem mit Global. Also, guck mal, in Deutschland versteht niemand, wieder kein Schwein, sondern sagt man nicht, niemand versteht eine englische Band live, ist ganz schwer. Es sei denn, du kennst die Texte oder ein bisschen, oder beschäftigst dich ein bisschen damit. Na, so wie wir das auch mit englischen Bands machen. Smoke on the Water, ich auch lange nicht gewusst, was das ist. Ich dachte, da raucht irgendjemand. Aber man achtet eben auf andere Sachen. Und genau dasselbe machen die jetzt hier mit uns. Und also, das ist nicht so, dass du unbedingt jetzt Englisch singen musst, um in Amerika Erfolg zu haben. Also bei uns ist es... Geht hier noch mehr, fast noch mehr ab als in Deutschland. Rammstein haben von allem etwas genommen und das zu einer besonderen Mischung zusammengemixt. Den Gitarrensound der Krupps, die Schnelligkeit von KMFDM, die Stimme von Laibach. Doch der Erfolg gehört einzig und allein Rammstein, die sowohl Kritiker wie auch Fans mit ihrem Sound und ihrem Schockrock-Spektakel überraschten. Für Keyboarder Flake ist der Erfolg in Amerika dennoch nicht überraschend gekommen. Also Amerika war eigentlich als Gebiet eingeplant, weil alle, mit denen wir früher zu tun hatten, die haben gesagt, ihr seid was für Amerika, da wird es für euch gut laufen. Das merkt man irgendwie, weil wir Unterhaltungsshow machen mit Entertainment und das ist genau das, was die Amerikaner brauchen. Nicht zu viel Inhalt, um Gottes Willen, nichts verstehen müssen, sondern drauf los und gut. Never will you until this, the Andere deutsche Industrial Acts wie die Krupps und KMFDM konnten sich zwar über die Jahre einen Kultstatus in Nordamerika erspielen, doch zu einem finanziellen Erfolg, wie es Rammstein nun vormachen, hat es bei beiden nicht gereicht. Ob das Ausscheiden beider Gruppen aus dem Musikzirkus vielleicht auch daran liegt, sei dahingestellt. Die Krupps sind von Frontmann Jürgen Engler vorerst eingemottet worden und KMFDM haben sich vor kurzem aufgelöst. Günter Schulz, der Gitarrist der Band, meinte auf der letzten Tournee, dass deutsche Bands einen leichteren Stand in den USA haben. Scheint mehr ein Independent-Ding zu sein. Ne? Also wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, exotische Sachen zu hören, exotische Sachen hören zu wollen. Und gewisse Sachen dann einfach aus dem Ausland irgendwie cooler zu finden als Motley Crue, die halt irgendwie eine lokale Band sind, irgendwie in L.A. Erkennbar ist gerade im Hard- und Heavy Rock, dass dabei mehr der Sound als die Herkunft zählt. Creator, Blind Guardian, Crematory, Tankard, Running Wild, Axis, Pink Cream, 69 sind alles deutsche Bands, die auf Independent-Labels in den USA veröffentlicht wurden. Sie singen in Englisch und lassen somit die geografischen Grenzen vergessen. Heavy Rock ist eine internationale Sprache. Aha, aha, aha. Nach wie vor werden Nena mit 99 Luftballons, Peter Schilling und sein Major Tom, aber auch Falcos Kommissar von Radiosendern in ihrer deutschen Version gespielt. Und als im vergangenen Jahr Volkswagen eine Werbekampagne für den neuen Golf mit Trios Da Da Da unterlegte, wurde auch dieser Hit der neuen deutschen Welle erneut zu einem Schlager auf diversen Frequenzen. Es scheint viele Möglichkeiten zu geben, im amerikanischen Musikgeschäft Erfolg zu haben. Aber vor allem jene Bands können sich durchsetzen, die ganz andere, ganz neue Wege gingen und gehen. Für die Hardrock-Bands schien die Betonung des Gitarrenrocks ein Gewinn zu sein. Nena und Trio konnten mit einfach gestrickten, doch ungewöhnlichen Hitmustern auf sich aufmerksam machen. Und vor allem der Krautrock. Ohne Kraftwerk wäre heute vieles undenkbar. Doch die Kids in den Tanztempeln von San Francisco zucken heute nur noch mit den Schultern, wenn man sie auf die Düsseldorfer Band anspricht. Heute sind DJs die Stars der elektronischen Musik. Es geht dabei nicht mehr um Personen, einzig die Musik, der Beat, das Feeling zählen. Auch deutsche DJs sind gefragt, wenn auch nur als Teil einer internationalen Bewegung ohne Grenzen. In San Francisco ist ein Techno-Club derzeit besonders gefragt. Südlich der Market Street liegt der Club Nikita. Eine riesige Halle mit vier verschiedenen Tanzflächen, auf der von remixten New Wave-Hits der 80er bis hin zum Hardcore-Techno alles läuft. Betrieben wird Nikita von zwei Deutschen, die sich vor Jahren in San Francisco niederließen, um hier mit Techno die Beine zum Zucken zu bringen. Wave ist einer der Besitzer von Club Nikita. Mittlerweile gehört dem Club auch ein Plattenladen, in dem vor allem Import-CDs und LPs angeboten werden. Doch was den Club vor allem auszeichnet ist, dass immer wieder deutsche DJs eingeladen werden. Von Sven Veit bis Westbam, von Marusha bis Paul van Dijk haben schon alle hier aufgelegt. Weil deutsche Produzenten, deutschen DJs, das sind halt die Erfinder vom Techno für mich und die haben sehr gute Musik und versuchen die halt hier rüberzubringen, um die Leute halt die Musik vorzustellen. Die kennen das halt hier nicht, die kennen hier mehr englische DJs und englische, japanische bisschen, aber Deutschen kennen die nicht so sehr. So, wir bringen sie hierher, um die mehr berühmt zu machen, um mehr kennenzulernen über die Musik, weil die sehr talentiert sind. Ich muss sagen, berühmteste deutsche DJs in Amerika würde Paul van Dijk sein, weil er sehr viel in England spielt und die Engländer kommen hier rüber und sagen Paul van Dijk und in den ganzen Magazinen und Berichten. Also, deutsche Bands und Musiker machen trotz allem nur einen kleinen Anteil auf dem amerikanischen Musikmarkt aus. Nach wie vor muss man nach ihnen im unendlichen Angebot suchen. Was fehlt, ist gerade wichtige Airtime auf den kommerziellen Radiostationen. Doch die formatierten Sender spielen meist nur das, was sie von den gewaltigen Plattenfirmen vorgesetzt bekommen. Risiken, und das sind unbekannte ausländische Künstler in den Augen vieler Programmchefs, werden da nicht eingegangen. Und dennoch haben deutsche Bands ihre Spuren in den USA hinterlassen. Heißen sie nun Kraftwerk, Scorpions, einstürzende Neubauten oder Rammstein. Deutschland wird in den Vereinigten Staaten schon lange nicht mehr als musikalisches Entwicklungsland gesehen. Das war Musikalische Botschafter von Arndt Peltner. Es sprachen Oliver Bayer, Katharina Boni und der Autor. Realisation Patrick Blank, Daniel Sänger, Hildegard Schöllhorn und Wolfram Wessels.